Die Show ist für heute fast schon vorbei. Seid auch beim nächsten Mal mit dabei. Sally? Ja, Simon? Ob ich mir von Anke mal die neue DVD Super Süß und Super Sexy ausleihen kann? Anke? Ja, unsere Kids und Anke. Die kennt sich doch megamäßig mit DVDs und Kinofilmen aus. Mensch, na klar. Weißt du was? Ich hab eine Idee. Welche denn? Na, wir besuchen die Kids und Redaktion. Boah, Schwesterherz, da bin ich sofort dabei. Das wird cool. Silke hat bestimmt auch ein paar super Tipps für mich. Ich brauche mal wieder ein cooles Videospiel und weiß nicht welches. Und Esther kann mir sagen, wo es die neuesten Klingeltöne für mein Handy gibt. Und von Matthias will ich alles über die Yu-Gi-Oh! Karten wissen. Warte mal eben. Was suchst du? Ich habe ein Bild gemalt. Das muss ich Claudia geben. Wenn ich Glück habe, drückt sie es in den Leserbriefseiten ab. Lass mal sehen. Oh no, Sailor Moon. Das hätte ich mir denken können. Na komm schon, pack das Gekritzel ein und wir machen uns auf die Socken. Klasse, dann können wir ja quasi hinter die Kulissen gucken und die gesamte Kidzone-Redaktion interviewen. Voll exklusiv und wie richtige Journalisten mit Mikrofon und Aufnahmegerät. Das wird der Wahnsinn. Okay, los geht's. Ach, Moment, lass uns doch schnell noch in die Grüße reinhören. Unsere Hörer sind bestimmt schon ganz gespannt, ob sie gegrüßt wurden.